los und kalt raus erwinnt. Die Schwerter sind mit seinen Stellern am Rand, weil bald schon die Schlacht beginnt. Die blitzenden Stellen am Rand, weil bald schon die Schlacht beginnt. Der Ruf an der Ferne an den Grund, wenn geht der Ritt übers Land. Der Tod reitet mit uns schon mit der Nachtstund, der Stahl hat kalt in der Hand. Der Tod reitet mit uns schon mit der Nachtstund, der Stahl hat kalt in der Hand. Die Blitze in den blutigen Macht, das eine Zeitalter beginnt.